1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. Super pünktlich melden wir uns heute zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Heute Nacht haben wir eine Themennacht, ein festes Thema. Und das Thema heißt, ich bin entstellt. Und ich möchte gerne mit Leuten reden, die sich selbst als hässlich empfinden oder die von anderen als hässlich bezeichnet oder auch empfunden werden. Vielleicht aufgrund einer schweren Erkrankung, einer Hauterkrankung, vielleicht aufgrund eines Unfalls oder einer missratenen Schönheitsoperation, vielleicht aber auch aufgrund einer Selbstverstümmelung. Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, über das Thema Ich bin entstellt, wenn ihr das über euch sagt oder euch so empfindet, dann meldet euch, Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de und vergesst bitte nicht, eure Telefonnummer mit in die Mail reinzuschreiben. So, es geht los gleich mit der Steffi und Steffi ist 39. Hallo Steffi. Ja, hallo Domian. Du sagst das von dir, ich bin entstellt? Ja, genau. Warum? Und zwar wurden mir vor ziemlich genau 2 Jahren die Beine amputiert, weil ich krankheitsbedingt Gefäßverschlüsse hatte in den Beinen, also in beiden Beinen direkt, und dann mussten die halt amputiert werden. Was war das für eine Erkrankung genau? Also ich habe zum einen, ja, die Zusammenhänge, die weiß jetzt keiner genau. Also zum einen habe ich ein multiples Myelom, Plasmozytom. Das ist eine Knochenmarkerkrankung. Mhm. Die ist aber halt sehr, also diese Werte, die sind sehr, sehr weit unten, sehr niedrig. Mhm. Die würden eigentlich jetzt so keine Probleme machen, aber die lösen halt sowas wie eine Art Kälteallergie aus. Also ich weiß jetzt diese ganzen Fachbegriffe nicht. Ja, das sind ziemlich, muss ja auch gar nicht so, nur, dass man so grob versteht. Genau, und das ist halt so eine Art Kälteallergie. Das heißt, wenn mein Blut kälter wird als Körpertemperatur, dann bekomme ich, früher waren es dann halt dann immer Gefäßentzündungen. Mhm. Das hat sich dann geäußert in Blutblasen, an den Füßen bevorzugt und an den Händen. Mhm. Und angefangen hat es eigentlich alles mit rheumatischen Beschwerden. Wie alt warst du, als es angefangen hat? Das war 2007. Ach so, nein, gar ich hatte, also, beziehungsweise 2007 war ich dann das erste Mal in der Rheumaklinik. Ja. Da bin ich dann halt noch auf Rheuma behandelt worden. Und in der Rheumaklinik haben die mich von A bis Z auf den Kopf gestellt. Und da kam dann eben halt durch eine Beckenkammbiopsie raus, dass ich halt da im Knochenmark, dass da was im Knochenmark spinnt. Und diese Knochenmarkserkrankung hat letztendlich, habe ich das so richtig verstanden, dazu geführt, die Auswirkungen, die Symptome, die entstehen, dass die Beine amputiert werden mussten? Ja, ja, also weil so vermuten die Ärzte das. Genau. Weil die Gefäße, vielleicht erklärst du das nochmal ein bisschen, weil die Gefäße? Ja, die Gefäße, das ist halt eine Autoimmunerkrankung. Mhm. Ne? Und die Gefäße, die werden dann halt da angegriffen und sonst haben sie sich nur in Anführungsstrichen halt entzündet. Ja. Ne? Und dann sind eben halt, wie gesagt, diese Blutblasen entstanden. Ja. Und irgendwann bin ich halt, da hatte ich auch so ein komisches Gefühl dann schon in den Zehen und da dachte, oh Gott, wenn es jetzt wieder losgeht und dann muss ich wieder im Krankenwagen abgeholt werden. Und dann dachte ich, komm, fährst du besser ins Krankenhaus direkt. Ne? Mhm. Und dann war halt samstagsabends und dann bin ich halt ins Krankenhaus gefahren und die kannten mich da schon, weil ich da auch schon mal ambulant war. Und dann haben die mich auch dann direkt da behalten und dann ging das eigentlich recht flott. Also Samstagabend bin ich rein und dann Donnerstag waren die Beine eigentlich schon tot. Ach, die waren schon tot und sind dann auch gleich amputiert worden? Ja, dann 2 Wochen später, weil die Ärzte dann noch versucht haben mit so venenerweiternden Mitteln. Das heißt, wenn man nichts gemacht hätte, wären die Beine am lebendigen Leibe abgestorben? Ja, also die Zehen, die waren schon schwarz, als sie noch dran waren, ja. Wie hoch sind die Beine amputiert? So Mitte-Oberschenkel. Mitte-Oberschenkel. Ja, die wollten dann halt noch so viel vom Bein verlassen für die spätere Prothesenversorgung. Mhm. Na, da in einem Krankenhaus war auch dann halt direkt ein Sanitätshaus. Und dann hatten die halt mit dem Prothesenbauer dann gesprochen. Er hat halt gesagt, so viel Knochen wie möglich stehen lassen. Und das Blöde ist halt, dann haben die also jetzt nicht, normalerweise wird wohl amputiert, dass die also noch mehr Haut stehen lassen und dann vorne die Haut zusammennähen. Mhm. Und bei mir haben die aber praktisch einfach nur abgeschnitten, weil die halt, wie gesagt, so viel vom Knochen stehen lassen wollten. Das heißt, dann waren die auch noch vorne offen. Ach du je. Und wie ist es heute? Kannst du mit Prothesen dich fortbewegen? Nee, also ich sitze im Rollstuhl, ich habe Prothesen mal angefangen, aber das ist halt sehr, sehr schwierig. Mhm. Dazu kommt, dass ich halt durch Cortison und was weiß ich nicht alles noch übergewichtig bin. Ach so. Und das dann halt sehr, sehr beschwerlich ist, wenn ich dann in dem Barren stehe und mich dann so hochhalte. Verstehe. Ist denn diese Erkrankung durch die Amputation der Beine jetzt beseitigt? Oder Nee, das ist ja das Gemeine. Also ich bin jetzt immer noch krank. Mhm. Und also ich könnte wohl gesund werden, wenn ich so eine Knochenmarktransplantation machen würde. Mhm. Aber habe ich natürlich auch Angst vor. Da kann man auch von sterben. Und jetzt ist erstmal geplant, die hatten mir jetzt schon mal Stammzellen entnommen, also meine eigenen, und mir die halt wiederzugeben. Mhm. Und das schiebe ich aber jetzt auch noch vor mir her. Weil ich da auch wieder 4 Wochen ins Krankenhaus muss, dann kriegt man so eine Hochdosis-Chemo und dann fallen mir die Jahre aus und so. Verstehe. Und da habe ich jetzt halt noch keine Lust zu. Und jetzt ist ja auch erstmal Sommer, da habe ich eigentlich Ruhe. Also ich nehme jetzt halt Medikamente. Wie war denn das für dich vor 2 Jahren im Alter von 39, also eine junge Frau, verliert binnen weniger Wochen beide Beine? Wie hast du das damals aufgenommen und für dich verkraftet? Ja, komischerweise besser als irgendwie ich dachte. Also die Ärzte und so. War das nicht ein Schock, als sie zu dir gesagt haben, also wir können nichts anderes mehr machen, die Beine müssen ab? Nee, irgendwie bin ich da so durchgeglitten. Also das ist erstaunlich, ne? Ja, und dann denke ich auch manchmal, bin ich jetzt irgendwie zu doof, um jetzt die Tragweite zu begreifen? Naja, du mittlerweile sind zwei Jahre rum und du hast die Tragweite begriffen mittlerweile. Ja, und ich habe dann halt auch gerade am Anfang dann immer darauf gewartet, dass ich irgendwie einen Nervenzusammenbruch kriege, hyperventiliere, hysterisch werde. Aber ich will jetzt nicht sagen, ich bin jetzt da so, ne, aber... Sei doch froh, wenn du so damit umgehen kannst und dass es dich nicht noch seelisch völlig reingerissen hat. Aber dennoch sagst du, gemäß dem Thema unserer Sendung, ich bin entstellt. Ja, weil die Optik, also ich sehe mich ja jetzt eigentlich nur im Sitzen von oben, da gewöhnt man sich ja dran, so sehe ich mich ja jetzt halt nur noch. Aber wenn ich jetzt halt zum Beispiel in der Stadt oder so am Schaufenster oder auf eine Tür zufahre, die spiegelt, dann, der sieht halt irgendwie doof aus, ne? Wenn halt unter dem Rollstuhl, ne, dann der Platz ist. Mit dem Bild komme ich halt nicht so gut zurecht. Wie ist es denn, wenn du in der Badewanne sitzt oder so und du siehst dich ganz nackig und die Stümpfe auch. Sind die richtig gut verheilt mittlerweile? Ja, die sind jetzt zu, ja. Und was ist das für ein Gefühl, wenn man dann so runterguckt und sieht, dass da nicht mehr so viel von den Beinen ist? Ja, ist halt ein komisches Gefühl, wobei man sich da natürlich auch dran gewöhnt. Mhm. Aber es ist auch dieses, was ich auch manchmal schlecht ertragen kann, ist so dieses leere Gefühl. Also dass da nichts mehr ist. Hattest du denn, ja genau, da ist nichts mehr, sagst du. Hattest du denn, was viele Patienten, die amputiert wurden, erzählen, hattest du eine Art Phantomschmerzen? Ja, die habe ich immer noch. Da nehme ich halt Medikamente gegen. Also man hat Schmerzen, das ist ja wirklich völlig verrückt. Im Fuß, obwohl der Fuß gar nicht mehr da ist. Ja, zum Beispiel. Genau. Mhm. Aber noch schlimmer ist ja Jucken, ne? Ach so, das juckt aber auch? Aber das habe ich zum Glück nicht so oft. Ach, das ist verrückt. Also man hat ein Juckgefühl am Bein, was gar nicht mehr da ist. Ja, genau. Das ist ja furchtbar. Was macht man dagegen? Ja, das Aushalten. Also zum Glück, also da gibt es wahrscheinlich dann auch verschiedene Varianten oder noch Schlimmeres. Bei mir ist es jetzt nicht ganz so schlimm. Also da. Wie lebst du? Hast du einen Freund oder lebst du alleine? Nee, ich lebe alleine. Mhm. Wie hat dein engerer Umkreis, dein Freundeskreis auf doch diesen dramatischen Eingriff reagiert? Ja, die waren alle natürlich geschockt. Ne? Und da hatte ich auch öfter mal den Eindruck, dass die irgendwie mehr geschockt sind als ich. Mhm. Ne? Und wenn die mich dann so besuchen kamen und so, und ich bin jetzt halt in eine andere Stadt gezogen, in meine Geburtsstadt zurück, weil ich halt mit meiner alten Wohnung auch nichts mehr anfangen konnte. Und ich war 5 Monate dann insgesamt im Krankenhaus und bin dann halt schon innerhalb von den Krankenhäusern halt in die neue Stadt verlegt worden. Und dann natürlich dann hier Wohnung suchen und so. Ne? Die muss ja dann auch bestimmte Voraussetzungen haben. Aber es ist doch bestimmt schwer dann für dich, also auch unter den Bedingungen, in einer neuen Stadt ein neues Umfeld aufzubauen. oder? Nee, ich bin jetzt halt in einem Verein, ne, in einem Rollstuhlsportverein. Ah, sehr gut, sehr und, gut. Ja, das ist weil gut. Das, also das ist auch super wichtig, dass man da Gleichgesinnte hat. Also als ich da manchmal im Krankenhaus lag, ne, so ohne Beine halt und... Glaube ich, wenn man dafür sich alleine ist und sich abkapselt, dann wird man verrückt. Ja, ja, genau. Ja. Und das ist halt ganz wichtig, dass man sieht, dass man nicht alleine auf der Welt ist. Und ne, ja, also ich bin schon ein lustiges Kerlchen schon immer gewesen. Und das habe ich auch eben schon mal gesagt. Ne, das Komische ist auch halt, dass mir das jetzt, dieses ganze Schicksal, ne, wie auch immer, das hat mir jetzt total viel über mich gezeigt. Also ich bin eigentlich eine total starke Frau und freue mich des Lebens immer noch. Und das hört man. Ja, mir klappern zwar hier fast die Zähne vor lauter, ich stehe hier kurz vorm Herzinfarkt, aber naja. Also dann gehe ich mal davon aus, wenn du so an die Sache herangegangen bist und auch immer noch an die Sache rangehst, dass dieses Gefühl, wenn du dich im Spiegel siehst vor einem Schaufenster, irgendwann auch zur Normalität wird und du nicht mehr das Gefühl hast, ich bin entstellt. Ja, mal schauen. Wie ist das denn so mit Beziehung? Ist doch wahrscheinlich jetzt auch schwieriger, ne? Oder? Ja, da habe ich, also ehrlich gesagt... Also ich bin, glaube ich, jetzt nicht so der Beziehungsmensch. Also da ne, ich habe andere Sorgen, da brauche ich jetzt nicht auch noch so einen... Du kannst ja deinen Beruf, den du früher ausgeübt hast, das kannst du ja auch nicht mehr machen, vermutlich, oder? Nee, also ja gut, ich könnte theoretisch, aber ich... Was hast du gemacht? Ich war halt im Büro immer. Ja, ne? Aber also im Moment... Also Schreibtisch, ja. Das ging halt noch. Das ginge noch. Würdest du irgendwann noch wieder machen wollen? Ja, ich bin ja nicht gesund. Ja, also eben, du hast ja zusätzlich immer noch deine Grunderkrankungen, das kommt ja hinzu. Es ist ja nicht nur in Anführungszeichen, dicken Anführungszeichen, das Problem der Beine, sondern alles, was du gerade erzählt hast. Naja, eben, und da ist dann eben wahrscheinlich besser, wenn ich jetzt erstmal dann zu Hause bleibe, weil im Winter bin ich fast nur zu Hause. Na, und, ja. Also, Steffi, ich finde das toll, mit welcher Haltung du da rangehst. Das finde ich sehr beeindruckend, muss ich dir sagen. Kompliment, dickes Kompliment. Ja. Und wenn du da das auch so machst, dass du da Leute suchst, die in ähnlicher Weise betroffen sind, dann ist man nicht so alleine, man kann sich austauschen. Das ist immer gut, als wenn man sich in die vier Wände alleine zurückzieht. Das ist meistens schlecht für die Psyche. Meistens. Ja, klar, auf jeden Fall. Schön, dass du angerufen hast und alles Gute wünsche ich dir. Ja, dir auch. Danke. Dankeschön, Steffi. Bis ciao. Dann. Ciao. So, ihr Lieben, solltet ihr gerade eingeschaltet haben, unser Thema heute Nacht heißt, ich bin entstellt und folglich möchte ich gerne mit Menschen sprechen, die das ja von sich sagen, die das Gefühl haben, vielleicht aufgrund einer Erkrankung, eines Unfalls, einer misslungenen OP oder einer krassen Selbstverstümmelung oder Selbstverletzung, dass ihr sagt, ich bin entstellt und vielleicht kommt ihr damit gar nicht klar, vielleicht kommt ihr aber auch damit klar und die Umwelt kommt damit nur nicht zurecht. Wie auch immer, wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch 0800 220 5050 oder mailt domian@wdr.de. Hier ist Bärbel, 47. Hallo Bärbel. Hallo Domian. Hallo Bärbel. Ja, ich bin auch entstellt. Inwiefern? Ich habe nur noch ein Auge. Mir fehlt das linke Auge. Wie kommt das? Mir wurde das linke Auge 2005 entfernt durch zwei Hornhauttransplantationen. Mir ist 1993 ist mir die Hornhaut im linken Auge gerissen und ich musste innerhalb von 14 Tagen ein neues Transplantat haben, also einen Organspender haben. Und lass mich fragen. Wie kann die Hornhaut platzen oder reißen? Die war, ich hatte eine Hornhautverkrümmung, was ich nicht wusste. Und die hat sich so stark verkrümmt, die Hornhaut ist ja wie eine Kugel, und die hat sich so stark gekrümmt, dass sie an einer Seite aufgerissen ist, habe ich dann gemerkt, weil ich mit dem Auge alles nur noch neblig und trüb gesehen habe. Ich habe keine 5 Meter mehr gucken können mit dem Auge. So, dann direkt in die Klinik oder zum Augenarzt? Direkt in die Klinik. Ja. Abends ist passiert, morgens direkt in die Klinik. Und die haben mir gesagt, ich muss innerhalb von 14 Tagen einen Spender finden, sonst muss das Auge entfernt werden. Und man hat zunächst einen Spender gefunden? Nein, man hat ein Organ von der Spenderbank genommen und hat in der Hoffnung, der Körper nimmt das an und der Körper hat das dann auch das angenommen. Das passte aber nur zu 80%, nicht zu 100%, weil innerhalb von 14 Tagen kein Spender gefunden wurde. So, und dieses Transplantat hat 11 Jahre gehalten und 2005 war es dann halt verbraucht und da hatte ich eine zweite Hornhauttransplantation und da hat sich hinter der Netzhaut ein Bluterguss gebildet und der Bluterguss hat die Netzhaut aufgelöst. Ja, und wenn die Netzhaut nicht mehr da ist, dann ist... Geht nicht mehr. Ist Ende der Fahnenstange. Hat man dir vorher gesagt, es gibt keine Rettung für das Auge, oder hat man das während der Operation gesehen, dass das nicht weitergeht? Man hat mich vorher über die Risiken informiert, dass es passieren könnte, aber das heißt, weil das halt ein Professor war, war ich guter Hoffnung, dass schon alles gut gehen würde. Ach so, das heißt, es kam zu einer Operation und du bist aus der Operation aufgewacht und nein, das war eine ambulante Operation. Okay, mit Narkose? Ich habe eine Spritze ins Auge bekommen und das direkt unter das Auge. Es war nur örtlich betäubt. Mit dem anderen Auge habe ich voll gesehen und ich habe alles in der OP mitgekriegt. Das heißt, der hat ja während der Operation sagen können, es geht nicht, wir müssen das Auge entfernen. Während der Operation habe ich die Komplikationen mitbekommen. Mhm. Ja. Und da wurde entschieden, wurde während dieser Operation das Auge dann auch rausgenommen schon? Nein. Das Auge wurde wieder zugenäht. Mit größten Mühen wurde das Transplantat eingenäht. Der Körper hat das Körperorgan auch super angenommen. Es war klar, es war super. Es hat sich halt, wie gesagt, nur ein Bluterguss Wie lange hast du denn dann noch warten müssen, bis das Auge dann entfernt wurde? Ein halbes Jahr. Nach der Operation hätte ich innerhalb von einer Stunde wieder sehen müssen. Das ist nicht geschehen. Dann hat man noch ein halbes Jahr gewartet und das war unästhetisch. Das Augenlicht ist nicht zurückgekommen und das Auge fiel immer mehr zu und dann hat man ein halbes Jahr später das Auge entfernt. Wie sieht das denn heute aus? Hast du das berühmte Glasauge? Ja, richtig. Das hat mich immer schon interessiert und es hat mir noch nie jemand richtig erklären können. Wie befestigt, du kannst dieses Glasauge selbst rausnehmen? Ja, das ist wie ein, man muss sich das vorstellen. Floppt das so rein? Ja, das floppt so rein. Man setzt das oben rein, das ist so eine Dreieckschale, also das sieht aus dreieckig, hat nur runde Ecken und man muss die obere Spitze oben ins Lid reinsetzen und unten rutscht es dann von alleine Also rein. Mit einem kleinen Druck flutscht das dann so rein? Flutscht rein wie eine Kontaktlinse, ja. Und das kann nicht passieren, dass du, wenn du irgendwie stolperst oder Jogging machst oder so etwas, dass das Auge rausfliegt? Nein, das kann nicht passieren. Nie? Das ist einmal passiert, kurz nach der OP ist das, nachdem das Auge entfernt wurde, hat man mir ein Provisorium reingesetzt, also ein provisorisches Glasauge. Mhm. Und das die Prothese war ja noch ganz klein, weil das Auge ja noch zugeschwollen war. Und wie das abgeschwollen ist, da ist die Prothese dann einmal rausgefallen. Ist aber nur einmal passiert, weil sich das Auge wieder geweitet hat. Die Prothese dann eben dementsprechend zu klein war. Wie oft nimmst du dieses Auge denn raus? Täglich. Täglich? Täglich. Warum? Ja, das muss ja täglich gereinigt werden. Achso, das weiß ich nicht. Ich dachte, man könnte das vielleicht immer drin lassen. Nein. Ich lasse es schon ab und zu mal länger drin, aber normalerweise... Nimmst du es nachts auch raus? Bitte? Nimmst du es nachts auch raus? Nachts nehme ich es auch raus, ja. Und legt man das dann irgendwie ins Wasser? Ja, oder? ich lege es ins Wasser rein, ja. Und wie reinigt man das ganz normal mit Seife? Man sagt, das kann man unterm heißen Wasserkran, unterm fließendem Wasser, soll man das mit heißem Wasser reinigen, mache ich nicht. Das ist mir zu riskant, weil ich nicht weiß, was für Bakterien vielleicht im Leitungswasser... Und wie machst du es? Ich koche das Wasser vorher ab. Ach so. Und reinige das dann mit abgekochtem Wasser. Und diese Höhle, in dem das Auge drin steckt, gibt es da auch Absonderungen, Sekrete oder muss oder irgendetwas, was auch gesäubert werden muss? Das nicht. Ich muss ab und zu Augensalbe ins Auge machen, damit das die Augenhöhle geschmeidiger bleibt. Aber sie sieht schon... Muss man die wirklich nie sauber machen mit Kuhstäbchen oder mit Q-Tips oder so? Nur wenn das Auge schleimt. Aber wenn man es regelmäßig sauber macht, schleimt das eigentlich. Wobei das Auge ja nicht schleimen kann, weil das ja ein Glasauge ist, sondern so die Umgebung schleimt dann. Nein, die Augenhöhle, die schleimt. Ach so. Die Augenhöhle schleimt. Wie sieht das aus, wenn das Auge rausgenommen? Wie sieht diese Höhle aus? Wie kann man sich das vorstellen? Unästhetisch. Ich kann mich nach 5 Jahren nicht dran gewöhnen. Ist das rötlich oder dunkel? Oder? Ja, es sieht aus wie die Zunge. Es ist wie die Zunge. Wie die Zunge. Wie die Zunge. Man nimmt das raus und man sieht dann halt nur die Augenhöhle und es ist, also es ist ein, die Auge, der, das Auge ist ja eine Kugel. Ja. Und statt der Kugel wird ein Schwamm eingesetzt und über dem Schwamm wird so eine kleine Haut gezogen. Ach so. Und die wird festgenäht über dem Schwamm. Und über diese Haut, da kommt halt das Glasauge rein. Verstehe. Ja. Gibt es in dieser Höhle Geruchsbildung? Nein. Nein, gar nein. nichts. Nein, das gibt es nicht. Es sieht halt nur. Ist das Glasauge wirklich ein Glasauge? Ist das ein Auge aus Glas? Das ist ein richtiges Auge aus Glas. Ah. Wird jedes Jahr, muss jedes Jahr erneuert werden, weil so ein Glasauge hat nur eine Mindesthaltbarkeitsdauer von einem Jahr. Ach, das ist ja ein Ding. Ich dachte, einmal Glasauge, immer Glasauge. Nein. Ich bekomme jedes Jahr von einer Firma Termine und so, dann bekomme ich von meinem Augenarzt ein Rezept und muss 10 Euro hinterlegen und dann wird das jedes Jahr, ich muss jedes Jahr ein neues Auge bekommen. Das ist ja interessant, das wusste ich auch noch nicht. Ja. Du hast ja die Sendung Ich bin entstellt. Ja. Das bezieht sich ja nach deinem Empfinden dann wahrscheinlich nur auf den Zustand, wenn du das Auge rausgenommen hast. Wenn das Auge drin ist, sieht man das ja wahrscheinlich gar nicht von außen. Ja, man sieht es so nicht. Sicher sieht man es bei der Arbeit. Ich arbeite in einer Schokoladenfabrik. Oh, wie schön. Oh, das ist ja lustig, in einer Schokoladenfabrik. Ja. Das ist ja ganz toll. Ja, und es kann schon mal passieren, dass es ist neulich ein Kollege hergekommen und hat gesagt, du, dein Auge sitzt verkehrt, dass es verrutschen kann. Nicht, dass das Auge in die Schokolade mal reinfällt. Nein, das kann nicht passieren. Dann hätten wir den Salat aber. Nein, das kann nicht passieren. Ich kaufe mir meine Schokolade und da ist ein Auge drin. Ja, das haben viele auch schon gesagt. Nein, das kann nicht passieren. Es kann verrutschen. Ja. Das kann sein. Das kann passieren, wenn man sich unbewusst ins Auge fasst. Mhm. Aber so wie die. Aber dennoch, würdest du sagen, dass du also mit diesem Glasauge durchaus leben kannst? Was bleibt mir anders übrig? Da hast du natürlich recht. Aber es könnte ja sein, dass du sagst, ja, es ist nicht optimal, aber es ist schon okay. Oder du sagst, eigentlich habe ich mich noch immer nicht damit abgefunden und finde es grauselig. Richtig. Man kann damit leben, aber ich finde es grauselig. Ich kann mir zum Beispiel die Augen nicht mehr schminken, wenn ich das. Ich kann ja das linke Auge. Ich kann das Auge ja nicht mehr schminken. Ich kann mir die Augen ja nicht mehr schminken, weil ja ein Auge fehlt. Ja, aber man schminkt ja nicht die Augen, sondern die Augenlider. Ja, die Augenlider. Die kann ich mir nicht schminken, wenn ich mal weggehe oder so. Da bin ich immer auf Hilfe angewiesen. Ach so. Aber ja. Das geht ja rein theoretisch schon, dass du dieses Glasauge, die Augenlider des Glasauges, dass man die auch schminkt. Oder die Wimpern zum Beispiel. Nein, ich muss ja die Augen zumachen. Ach so, habe ich keine Ahnung von. Ja, natürlich, ja, so macht man das ja auch. Ja, ich muss ja die Augen zumachen. Ich schminke mir selten die Augen. Die Augen, die ich schminken möchte. Ich verstehe. Und das geht halt nicht mehr. Ich verstehe. Aber bist du denn jetzt so in guter Betreuung, dass das andere Auge ständig untersucht wird? Dass da nicht auch noch was passiert? Das ist jetzt die Nadel im Heuhaufen, die du gefunden hast. Oh. Das ist jetzt die Nadel im Heuhaufen, die du gefunden hast. Ich bin am Montag, hatte Spätschicht, deswegen kann ich nur deine Sendung jetzt verfolgen, wenn ich Spätschicht habe. Mhm. Aber jetzt im Moment, ich war Montag und Dienstag krankgeschrieben, weil das andere Auge ist versorgt mit einer Kontaktlinse. Das sieht auch nur noch ohne die Kontaktlinse 20%. Das heißt, hell und dunkel sehe ich. Ach du liebe Zeit. Und mit der Kontaktlinse sehe ich 80%. Also das heißt... Verschlechtert sich der Zustand? Ich hoffe nicht. Mhm. Aber es macht dir schon Sorgen. Ja, ganz, ganz große Sorgen. Das ist kein rundherum gesundes Auge, wo man sagt, okay, da habe ich ein gesundes Auge und das ist gut. So ist es nicht. Nein, so ist es nicht. Seit Montag habe ich eine Linsentrübung. Das heißt, in dem anderen Auge schwimmt so ein kleiner schwarzer Punkt vor der Linse her. Und das ist ein Glaskörperstieren, der sich gelöst hat und schwimmt jetzt immer vor der Linse her. Jetzt hast du Sorgen. Und ich habe Montag aufgehört, habe gesagt, ich muss zum Arzt, es geht nicht mehr. Mhm. Ich bin gleich sofort zum Augenarzt. Die haben mir gesagt, sie müssen jemand haben, der sie hier abholt, das Auge muss geweitet werden. Ich habe sofort, meine einzigste Bezugsperson ist meine Tochter, die habe ich gleich angerufen. Ich sag, du, mein... Was sagt denn der Arzt? Entwarnung oder Ernst? Es geht nicht weg. Es wird nicht weggehen. Man muss sich dran gewöhnen, wie Menschen, die mit einem Tinnitus leben müssen. Dieser Faden geht nicht weg. Mensch, werden es mehr Fäden oder blitzt es in dem Auge, dann keine 5 Minuten warten, dann muss ich sofort dahin. Mhm. Ja? Dann besteht die höchste Gefahr. Lass es uns gar nicht weiter beschwören. Lass uns hoffen. Nee, möchte ich auch nicht. Nee, lass es uns hoffen, dass es gut geht, bis du 120 Jahre alt bist. Und du dich auch noch weiter an das andere Glasauge, also an das Glasauge, ins andere Auge, an das Glasauge gewöhnst, wünsche ich dir. Ja. Ja, ich freue mich, dass auch du angerufen hast, Bärbel. Gut. drücke dir die Daumen, dass du gesund bleibst, dass das andere Auge gesund bleibt und viel Spaß bei deiner schönen Schokoladenarbeit, was auch immer das genau ist. Alles Gute. Ja, gut, tschüss. Danke. Tolle Sendung. Dankeschön, tschüss. Danke, tschüss. 0800 220 50 50. Hier ist Kerstin. Hallo Kerstin, 35. Ja, morgen. Wie geht's dir? Hallo Kerstin. Danke, danke. Wenn du sagst, ja, wenn du von dir sagst, ich bin entstellt, gehe ich mal davon aus, dass es dir nicht so gut geht, oder? Das kommt mal gerade auf die Tagesform an. Also wenn ich sagen will, man kann eigentlich sagen, ich bin schon immer entstellt gewesen. Das hat sich jetzt nur geändert. Also ich war zum Beispiel bis 2002 sehr stark übergewichtig. Also ich hatte, glaube ich, 155 Kilo. Ich sage deswegen glaube ich, weil die Waage eben nur bis so weit ging. Ach so. Ja, also ich habe mich dann wie groß bist mehr oder weniger... Bitte? Wie groß bist du? Ich bin 1,72. Ja. Ja, ich hatte mich dann eigentlich schon fast mit abgefunden. Irgendwann, weiß ich nicht, mit 300 Kilo, mit 15 Katzen bei mir im Wohnzimmer auf dem Sessel einsam zu sein. Mhm. Aber ich habe mich dann 2002 entschieden, ich gehe das an und habe mich operieren lassen in Frankfurt. Mhm. Bei einem sehr bekannten Arzt. Hat mir einen Magenbypass machen lassen. Und hat es genutzt und geklappt? Ja, mehr oder weniger. Also wie viel wiegst du heute? Ich bin momentan bei knapp 80 Kilo. Ah ja, gut, das war schon ein großer Erfolg. Ja, aber das ist nicht der Grund, weswegen du sagst, ich bin entstellt. Nee, das war der Aufschlag. Also ich habe nach der eigentlichen Operation gab es einige Komplikationen, was ich in vier weiteren Operationen resultierte und einen längeren Krankenhausaufenthalt. Hab dann entsprechend sehr schnell abgenommen und kann sich vorstellen, wenn du mal 155 Kilo gehabt hast, sieht die Haut entsprechend aus. Achso, was waren das, nur kurz zwischengefragt, für Komplikationen? Ja, es hatte sich am Magen, an der Naht, wo der Magen quasi wieder neu zugetackert worden war, hatte sich ein Loch gebildet. Ah. Ja, genau. Und dann musste ich dann halt nochmal operiert werden und drei Tage später stellte sich raus, dass dann noch ein Loch irgendwo anders war. Das ist aber alles wieder geregelt. Ja, das ist alles geregelt. Also wie gesagt, also dein Problem ist jetzt die hängende Haut am Körper. War es. Ich habe mich operieren lassen und auch dort wieder einen Spezialisten aufgesucht, weil ich dachte, ne, nimm's den besten. Ja. Hat leider auch nicht alles geklappt. Also ich habe dann am Oberschenkel, am Bauch, am Busen und am Oberarm mir entsprechend Haut entfernen lassen. Wahrscheinlich viel, ne? Ja, also gerade am Bauch waren es knapp 20 Zentimeter und Wahnsinn. Ich glaube 3 Kilo oder so. Warum fühlst du dich denn heute entstellt? Weil die Narben entsprechend schlimm aussehen. Es hat nämlich einige Wundheilungsstörungen gegeben. Die Narben ziehen sich auseinander. Also die sollten normalerweise nur ein ganz feiner Strich sein. Mhm. Und gerade am Bauch und an den Oberschenkeln dann kann man fast sagen, das sieht aus, als ob es Brandwunden wären. Also richtig übel. Wie viele Narben sind das an deinem Körper? Man kann rechnen an jedem Oberschenkel einmal und dann einmal rund um den Bauch, also quasi wie der Bund von einem Pullover, an jedem Busen und an jedem Oberarm. Und wie breit sind die, haben sich die Narben jetzt gezogen? Wie weit sind die auseinandergegangen? Das ist unterschiedlich. Also die am Oberarm zum Beispiel, die sind knapp ein Zentimeter. Also das ist dann so ein weißer Strich. Kennt man als Frau vielleicht als am Bauch als Schwangerschaftsstreifen. Das, so ähnlich sieht das aus. Und die Narbe rund um den Bauch, wie sieht das aus? Auch ähnlich, nur ein bisschen schmäler. Ist halt auch farblich abgesetzt. Wobei ich jetzt ganz spontan, entschuldige, wenn ich so sage, denke, naja, ist ja vielleicht nicht so schlimm, wenn es ein Zentimeter ein bisschen weißlich aussieht. Das Schlimmste ist ja an den Oberschenkeln, weil wie gesagt, das sieht aus wie Brandnarben. Also nicht nur, dass es eben wulzig ist und wie soll ich das ausdrücken, halt nicht wie Haut aussieht. Wie weit haben die sich denn auseinandergezogen, ungefähr? Das sind gute 5 Zentimeter gewesen. Also da klaffte wirklich wochenlang eine dicke, dicke Kluft, die auch nicht richtig zuheilte. Und entsprechend sah es eben schlimm aus. Aber das ist jetzt alles richtig verheilt? Ist das jetzt richtig? Schon alles? Schon. Also es ist zu, aber es sieht halt entsprechend schlimm aus, wenn ich zum Beispiel einen Badeanzug anhabe oder so. Wollte ich gerade fragen. Du gehst nicht entspannt ins Schwimmbad? Nein, also gehe ich gar nicht mehr. Weil die an den Oberarm und an den Oberschenkeln kann ich halt überhaupt nicht kaschieren. Und mit dem Männer kennenlernen ist das auch so eine Sache, weil in der Beziehung hatte ich bis vor 3 Jahren, war das kein Problem. Obwohl ich dort auch 2 Jahre gebraucht habe, um mal das Licht nicht auszumachen. Verstehe. Selbst bei jemandem, den ich kenne. Selbst und die Scham vom eigenen Freund. Ja, also ich meine, ich weiß, wie ich aussehe und ich finde das furchtbar und ich möchte halt nicht, dass das irgendjemand anders sieht. Mhm. Ganz schlimm ist es dann, wenn das angefasst wird von irgendjemandem, wenn es der Freund ist oder irgendein Mann, den ich kennenlerne oder so. Weil es dir unangenehm ist oder weil es auch weh tut? Nee, also weh tut es nicht, aber ich denke dann immer, man fühlt das ja. Ich weiß ja, wie sich das anfühlt und ich denke mir dann immer, was stellt er sich jetzt vor? Was du hast wahrscheinlich auch Angst, derjenige ekelt sich davor, ne? Genau, richtig. Also dazu kommt halt noch, dass dadurch, dass die zum Beispiel am Bauch die Narbe einmal komplett rund geht, wurden halt auch Nerven durchtrennt. Also sprich, es gibt Stellen, die sind komplett taub. Die bleiben dann auch taub. Die bleiben auch taub, ja, genau. Und am Boden gibt es halt auch einige Stellen, wo ich dann sage, da merke ich gar nichts mehr. Bist du denn halt sonst so mit deinem Körper, abgesehen jetzt von diesen Stellen, bist du mittlerweile zufrieden? Nee, das ist das seltsam. Ich dachte eigentlich, wenn ich mal meine 80 Kilo erreiche, bin ich happy, aber denk mal, da ist das wie bei vielen Frauen, hier ist noch was und da ist noch was und ich sehe halt unförmig aus. Also ich sag mal, es sieht nicht normal aus. Das heißt, das liegt gar nicht daran, dass das 80 Kilo sind, sondern weil die irgendwie nicht gut verteilt sind. Genau, weil ich habe nicht diese typische Frauenfigur, also meistens diese Birnenform, sondern ich komme eher auf eine männliche Form, habe ziemlich breite Schultern und dafür ziemlich schmale Hüften. Und das sieht halt entsprechend noch schlimmer aus, wenn ich dann entsprechend irgendwie an den Beinen halt ziemlich schmale Beine habe. Ja, also das sieht schon ziemlich schlimm aus. Bereust du jetzt im Nachhinein diese vielen Eingriffe? Also den ursprünglichen Eingriff nicht, also der mir zum Abnehmen geholfen hat, weil ich heute sage, ich wäre jetzt nicht mehr da. So krass beurteilst du das? Und ja, das weiß ich. Also dafür kenne ich mich zu gut und ich habe auch immer wieder, wenn ich zum Beispiel dran denke, beim Einkaufen irgendwelche Flaschen schleppen, die Treppe hoch und fange an zu stöhnen und das ist das schwer, da überlege ich mir, Mensch, du hattest mal 80 Kilo mehr. Ja, das vergisst man. Es ist irre viel, ne? 80 Kilo mit sich rumzuschleppen, ist wahnsinnig viel. Wahnsinnig das vergisst viel. Man schnell und ich würde es auch jederzeit wieder machen. Also wie ist denn das, wenn man so ein Magenband gelegt bekommen hat? Magenbypass, genau. Genau. Und da vergehen viele Jahre. Wie ist denn dein Essverhalten heute? Also das Kuriose ist ja, ich habe mich unbewusst umgestellt, sage ich mal so. Also ich zwinge mir jetzt nicht irgendwie auf, weniger zu essen oder gesund zu essen, aber die Menge ist halt weniger. Klar, der Magen ist ja verkleinert. Und durch die Darmverkürzung sollte man eigentlich auch Fettreiches meiden. Das tue ich zwar nicht unbedingt, aber ich habe das unterbewusste Verlangen, wenn ich zu viel Fett gegessen habe, ist gut. Dann ekelt es mich. Was ja das hätte ich früher auch nicht gedacht. Eine gute Reaktion des Körpers ist, ne? Genau, richtig. Ja. Also ich habe jetzt unbewusst richtiges Essverhalten, sag ich immer. Mensch, Kerstin, ja, was kann man dir wünschen? Jetzt ist ja alles so, wie es ist. Letztendlich musst du es so für dich akzeptieren. Mehr kann man ja wahrscheinlich schönheitschirurgisch gar nicht machen. Oder kann man da nochmal? Ich hätte wohl rechtlich die Möglichkeit, dass die Krankenkasse diese Operation nochmal zahlt. Soweit ich informiert bin, sind die verpflichtet, Nachbesserungen aufzuzahlen. Aber das ist auch so eine Sache. Viel zu viel Angst noch. Ja, glaube ich auch. Wenn es alles gut verheilt ist und dann hat man Angst, dass es dann vielleicht nicht verheilt und dann hat man das alles wieder von vorne und vielleicht wird es sogar noch schlimmer als besser und solche Überlegungen, ne? Ja. Dann wünsche ich dir einfach nur, dass du doch noch besser damit umgehen kannst und das akzeptieren kannst. Okay, ja, danke. Ne, das ist, glaube ich, das Einzige, was du trainieren musst für dich als andere. Ja, ich meine, im Vergleich mit meinen vorigen Anruferinnen ist das natürlich ein Klacks, also das ist mir schon bewusst, aber aber trotzdem, das ist für dich, ist es für dich auch ein Leid oder ein Ärgernis. Ich muss jeder sein eigenes Leben leben, sage ich jetzt mal so. Und liebe Kerstin, alles Gute wünsche ich dir auf jeden Fall. Okay, vielen alles Dank. Alles Gute. Tschüss. Bis dann, tschüss. Wir haben 1.34 Uhr und hier ist Adam. Hallo Adam, 62, guten Morgen. Ja, einen schönen guten Morgen, Jürgen. Schönen guten Morgen. Wünsche ich dir. Adam, zu dem Thema hast du angerufen, ich bin entstellt. Ja. Warum? Also, ich fühle mich nicht als entstellt, aber viele Leute sagen das und denken das. Warum? Das merke ich täglich. Warum sagen Weil die das? Ich habe eine ganz schlimme Schuppenflechte. Ah. Hast du schon mal jemanden gehabt, glaube ich, in einem von deiner Talkshows? Ja. Mit Schuppenflechte, aber meine ist halt besonders aggressiv, besonders groß, besonders Naja, riesig halt. Ein sehr schlimmer Fall von Schuppenflechte halt eben. Welche Hautpartien sind besonders betroffen? Eine Hautpartie, und zwar vom Knie bis zum Hals, vorne und hinten, unten, oben, links und rechts. Das ist praktisch, bei mir ist das eine einzige Fläche. So tritt das normal nicht auf. Schuppenflechte ist was, ein Handteller Knie, ein Handteller Kopf, ein Handteller Ellbogen. Und damit hat sich das in den meisten Fällen. Aber mich hat es halt erwischt. Wenn du im Winter zum Beispiel einen Rollkragenpullover anziehst, sieht es doch gar keiner. Nein, sieht es keiner. Aber im Sommer halt eben, ich mache da auch keine großen Spirenzchen mehr. Mich juckt das überhaupt nicht. Was die Leute da sagen, aber man sieht halt deutlich, 10 Meter Abstand um mich herum habe ich immer, ne? Bis zum nächsten. Wie viele Jahre hast du das schon? Es werden im Herbst, im Oktober werden das 22 Jahre. 22 ich Jahre. Erst mit 40 ausgebrochen. Die Familienplanung war abgeschlossen. Mein jüngster Sohn hat sein Erbe schon, kannst du sagen. Klingt jetzt zynisch, aber ist halt so. Wie meinst du, der jüngste Sohn? Der hat das auch? Ja, logisch. Ach so, meinst du das? Sache der Vererbung, Genetik. Ich verstehe. Schuppenflechte ist keine Hautkrankheit. Das ist eine systematische Sache, eine Sache des Systems. Was macht man dagegen? Vieles. Was machst du dagegen? Vieles und nichts. UVA-Bestrahlung. Ich habe da so ein Bestrahlungsgerät, das die Krankenkasse spendiert hat. UVA-Bestrahlung, ja, Ganzkörperbestrahlung, ne? Man steht vor dem Ding da, dreht sich vorne hinten, zweimal, das ist so ein dreiflügeliges Gerät da, machst du zwei Flügel auf, breitest das aus, praktisch das Gerät, stellst dich davor. Das wirkt schon. Ja. Vorher macht man zum Beispiel ein Bad mit einer medizinischen Lösung, die Haut lichtdurchlässiger macht. Und somit dringt das Licht tiefer ein und das bewirkt da auch was. Aber das ist, Schuppenflechte ist unheilbar. Schuppenflechte ist eine genetische Sache. Das heißt, man muss sich damit abfinden, wenn man es hat. Aber natürlich. Ja, vielleicht nochmal so zur Erklärung für die Leute, die sich das nicht so richtig vorstellen können. Beschreib das mal, wie das aussieht. Also, die Haut, wo also die Schuppenflechte ist, ist erhöht. Ein, zwei Millimeter fast höher als normale gesunde Haut. Das setzt sich ab, das ist ein Gebirge. Ja, also das schon so art schuppig, daher Schuppenflechte. Ja. Welche Farbe hat das? Da mein Fall halt ein besonders schlimmer ist, die Wissenschaft sagt, Schuppenflechte ist eine siebenmal bessere Hauterneuerung als ein gesunder Mensch hat. Du hast alle 28 Tage Hauterneuerung. Das merkst du beim Duschen. Das sind so Schuppelchen, die du abreibst. 28 Tage erneuern sich die Hautzellen. Welche Farbe hat das? Rot. Rot. Ist es? Wenn es juckt, silbrig. Wie oft? Juckt es immer? Ja. Ohne Unterlass, da meine großen Stellen da überall. Das ist schrecklich, so. Wenn man immer Juckreiz hat. Ja, Juckreiz und Brennen und... Was machst du gegen das Jucken? Eine Lotion auftragen. Also da gibt's so Harnstofflotionen mit verschiedenen starken Handstoffanteilen. Harnstoff, ne? Harnstoff, Ja, das habe ich auch schon gehört. Harnstofflotionen oder was weiß ich, da gibt's verschiedene Dinge. Aber Schuppenflechte ist halt auch so eine Apparatur. Jeder, der Schuppenflechte hat, hat seine eigene Schuppenflechte. Welche Reaktionen hast du schon erlebt von Menschen, die dich dann so vielleicht im Sommer ein bisschen, wo du ein bisschen freier angezogen warst, wie haben die Leute auf dich reagiert? Schaff deine Katzen ab, dann hast du das nicht mehr. Oh. Ein so ein Ding oder wäsch dich mal mit der Seife oder mit der Lotion, dann hast du das nicht mehr, lauter so ein Scheiß. Schuppenflechte ist unheilbar, wenn du die einmal hast, dann hast du die. Merkst du, dass die Leute sich vor dir ekeln? Schwierige Frage. Ja und nein. Wahrscheinlich haben die Leute aber Angst, sich anzustecken. Ja, die Leute wissen, die Aufklärung ist so schlimm in Deutschland bei uns. Keiner weiß, um was es geht und so weiter. Also man Schuppenflechte kann gehört in die Kategorie von Krankheiten, wie zum Beispiel Morbus Crohn. diese Darmkrankheit. Mhm. MS. Also, das ist ganz wichtig zu sagen, dass man sich nicht anstecken kann. Nein. Na, ach du Himmel. Naja, aber die Leute haben halt Angst, wenn die so eine Hautausschlag sehen. Oh Gott, gehe ich gar nicht ran, ja, bis dann hinterher auch. Also meine Frau ist jetzt 41 Jahre mit mir verheiratet. Die geht immer noch gern mit mir ins Bett. So, Entschuldigung. Gutes Stichwort. Du warst Anfang 40, als du es bekommen hast. Da warst du mit deiner Frau auch zusammen. Hattest du selbst nicht, war übrigens, kurze Zwischenfrage vorher noch, war die Schuppenfläche von Anfang an so ausgebreitet, wie sie jetzt ist? Nein. Weniger? Innerhalb von 3-4 Jahren hat sich der Stand ergeben und hält sich bis heute. Verstehe. Hast du dich denn dann, als es dann doch immer mehr sich ausgebreitet hat, hast du dich geschämt vor deiner Frau, mit der ins Bett zu gehen? Ja, bei mir war das sehr schlimm. Sie hat sich überhaupt noch nie was daraus gemacht. Das ist halt so ein Ding. Und das ist halt so eine Krankheit und fertig, aus, Ende. Wir haben uns sehr früh sehr intensiv damit befasst, im Internet recherchiert und. In Krankenhäusern zum Beispiel, in der Hautklinik Darmstadt zum Beispiel, die Ärzte genervt. Ja? Ja. Und gefragt und getan und gemacht und getan. Wenn ihr beiden miteinander kuschelt. Ja. So, und deine Frau dich an diesen Stellen streichelt, ist das für dich, was für ein Gefühl ist das? Angenehm. Für dich? Angenehm. Das ist wie bei normaler Haut auch angenehm. Und meine Frau mich streichelt, ist immer angenehm. Naja, es hätte ja sein können, dass die Kerstin jetzt gerade gesagt, dass du dann denkst, oh, die findet das ekelhaft und du ziehst dich zurück. Es gab solche Momente, klar, früher, aber heutzutage habe ich mich mit abgefunden. Weil ich ja mittlerweile weiß, dass im Prinzip nichts hilft, was anderen hilft. Und umgekehrt genauso. Ne? Aber da kannst du wirklich von großem Glück reden, dass du so eine tolle Frau hast, die damit so gut umgeht. Kein Problem. Also das ist bei uns überhaupt kein Gesprächsthema. Im Gegenteil. Ja. Sie pflegt mich. Schuppenflechte zieht ja auch lasso-mäßig, kannst du sagen, andere Krankheiten nach sich. Was denn zum Beispiel? Herzprobleme. Ich habe Herzinsuffizienz. Mein Herz ist links erweitert. Ich hatte, einen Vorderwandinfarkt. Achso, das hat damit zu tun. Es hängt mit der Schuppenflechte. Ja, das kommt mit sich. Also jedenfalls haben Studien das ergeben und ich bin halt auch genau der Typ, der darauf reingefallen ist. Dennoch kann man ja sagen, dass das die Haupterkrankung. Ich habe Zucker, ne? Ja, das ist die Haupterkrankung, die Schuppenflechte, dass du, so höre ich das zumindest heraus, du hast die komplett akzeptiert für dein Leben. Ja, was willst du machen, klar. Und du hast auch gut gelernt, mit dieser Erkrankung zu leben. Ja, logisch. Ja. Also man kann, wir leben also ganz normal, weil ich bin ja auch in der Zwischenzeit Frührentner, weil Schuppenflechte geht ja auch auf die Gelenke. Mhm. Und da bin ich auch betroffen. Also, dann kann ich nur sagen, ich freue mich, dass du das so locker nimmst und dass du es so gut weggesteckt hast. Also beim besten und Willen, logisch. Und beglückwünsche dich nochmal zu deiner sehr netten Frau, offensichtlich. Ja, doch. Adam, schön, dass du angerufen hast und wünsche dir und deiner Familie alles Gute weiterhin. Kein Problem, schönen Dank. Gerne, tschüss. Tschüsschen, mach's gut. Tschüss. Und hier ist die Nicole. Die Nicole ist 38. Guten Morgen, Nicole. Hallo. Hallo, Nicole. Ja. Tja, ich bin entstellt. Wenn ich die anderen Probleme höre, dann ja. Obwohl, ich habe ein großes Problem. Erzähl mal. Ich habe mir vor 18 Jahren, da war ich im Urlaub in Griechenland, habe mir die Lippen spritzen lassen. Vor 18 Jahren? Da ging das schon? Ja. Mhm. Ich wollte die Lippen etwas größer haben. Gott, vor 18 Jahren in Griechenland, das klingt schon nicht gut. Oh, das war eigentlich okay, der Arzt war toll und ja. Ich habe jetzt ein kleines Problem mit Fernsehen und Sprechen, aber du hörst mich, ne? Ich höre dich gut, ja. Ja, nein, ich habe es damals machen lassen, mein Mann wollte nicht. Mhm. Und der Arzt hat gesagt, das reicht, das war richtig Silikon in die Lippen, also nicht irgendwie dieses andere Zeug, was irgendwann wieder verschwindet. Mhm. Nein, es war richtig Silikon. Und das hatte ich mir damals eingeredet, wollte ich haben. Mhm. Ja, und jetzt habe ich seit den ganzen Jahren, danach irgendwann habe ich Probleme bekommen. Welche Art? Ja, dass mich die Leute angucken. Es war ja zu viel. Der Arzt hat auch gesagt, nein, es reicht und ich wollte ja ein bisschen mehr. Ach so, du bist damals schon, nach dem Einspritzen war es schon, hast du ein extrem, ich sag's mal, vielleicht vulgären Mund gehabt, kann das sein? Kann man so sagen? Etwas größer als etwas normal, größer. Ja. So, nur sind 18 Jahre vergangen. Sind die Lippen immer noch so dick? Nein, da hat sich nichts verändert. Ich war jetzt irgendwann mal... Also nein, das heißt, die sind immer noch so dick? Ja, ich war irgendwann mal in Italien. Mhm. mit meinem Mann und dann war ich beim Arzt und der hat mir an der Oberlippe was rausziehen können. Mhm. Aber nein, es ist, man kann es nicht mehr rückgängig machen. Also ich sag's mal jetzt ganz, ganz plump, das sind richtige Pornolippen, die du hast. Ja, Pornolippen, ja, es ist extrem, ja. Mhm. Ja, ist extrem. Und die Leute gucken mich an und ich fühle mich einfach begafft. Ja. Die Männer nicht mal so, aber... Ja, die Männer sind wahrscheinlich, die gucken dich an, weil sie das geil finden. Ja, ich weiß es nicht. Also warum warst du denn damals vor 18 Jahren so, da warst du 20 erst. Ja, richtig. Warum wolltest du damals unbedingt so extrem aufgequollene Lippen haben? Ach, weil ich immer schmale Lippen hatte. Mhm. Und ich habe gedacht, ach ja, und das war damals so, ja, das kam so gerade auf. Ich habe das gerade nicht so richtig kapiert. Als du dann damals nach Hause gekommen bist, hat es dir, oder aus der Behandlung rausgekommen bist, hat es dir anfänglich denn gefallen, die erste Zeit? Nein, das war der Horror. Ach, das war der Horror. Mein Mann wusste nichts davon, meine Eltern wussten nichts davon. Nein, das war der Horror. Ach du lieber Gott, wie war und die? Ich sah ja aus wie, war ja alles angeschwollen, blau im Gesicht. Mhm. Nein. Wie war denn die erste Reaktion deiner Mutter? Furchtbar. Mhm. Mein Vater war noch schlimmer. Was haben die gesagt? Ja, Horror, was hast du gemacht? Und dein Mann, was hat der gesagt? Dein Freund? Dein damaliger Freund? Nein, das war mein Mann. Das war der Mann schon damals? Ja, klar, das war mein Mann. Der war total entsetzt, weil wir hatten drüber gesprochen, aber er wollte nicht und ich habe es trotzdem gemacht. Wie viel hast du bezahlt dafür? Ja, das war schon, das war schon ein bisschen was. Kannst du dich noch erinnern? Ja, das waren so 1.800 Mark. 1.800 Mark in Griechenland. Und du musstest ja den Flug ja auch noch bezahlen und die Hotel. Ja, ja. Wo immer du da dann gewohnt hast. Ja, ja. Und das ist wirklich so, dass man dieses Silikon, was da reingespritzt worden ist, habe ich so auch noch nie gehört, dass man da Silikon einfach so reinspritzen kann. Aber offensichtlich ist es dann so bei dir. Ja. Es gibt keine moderne Methode mittlerweile, das wieder rauszunehmen. Nein, geht gar nicht. Das baut sich ja auch nicht ab. Das heißt, du musst dein ganzes Leben, bis du steinalt bist, mit so dicken Lippen rumlaufen. Richtig. Und jetzt hätte ich gerne von dir einen ganz kleinen Rat, weil ich könnte jede Frau und jeden Mann, ich habe immer das Gefühl, man tuschelt, ich bin fertig, ich könnte ihn umbringen, weil man guckt mich an und ich habe immer das Gefühl, man tuschelt über mich. Mhm. Das wird auch so sein, wahrscheinlich. Ja, es sieht vielleicht ein bisschen extrem aus, aber ist nicht hässlich. Mhm. Also wie siehst du denn sonst so aus? Wie kann ich mich dir vorstellen? Also, ja, blond. Blond, lange Haare? Nein, mittellang. Ja. Stark geschminkt? Nein, Augen ganz normal, weil, ne, durch die Lippen. Alle gucken sowieso auf die Lippen? Ja. Und Figur, Größe? Ja, 1,80. Ja. Und relativ schlank. Also nicht dick, nicht dünn, mhm, normal. Ich gehe mir davon aus, dass aufgrund dieser Erfahrung du keinesfalls irgendeinen anderen Eingriff an deinem Körper wieder vornehmen lassen möchtest. Nein. Busenvergrößerung, Verkleinerung, Verstraffung oder nein. So. Gar nichts. Nein. Mhm. Ich weiß auch selber nicht, warum ich es gemacht habe. Ja, offensichtlich. Gab es irgendjemanden damals, oder ich habe das gerade so überlegt, vor 18 Jahren, war das da auch schon so ein Schönheitsideal oder so wie Teil? Ich weiß es nicht. Ja doch, ich glaube schon, dass dicke Lippen bei Frauen auch vor 18 Jahren schon angesagt waren. Ich weiß es nicht. Bist du mit diesem Mann immer noch zusammen? Nein, wir sind geschieden. Ja. Hast du einen neuen Freund? Nein. Hm. Ja, hängt das damit zusammen? Nein, glaube ich nicht. Weiß ich nicht. Nein, glaube ich nicht. Wir waren lange verheiratet. Wir haben auch einen Sohn. Mhm. Nee, ich meine, so, dass du vielleicht keinen neuen Mann kennenlernst, weil du dich auch zu schämst oder dich nicht traust, an Männer ranzugehen? Nein, ich weiß es nicht. Ich habe immer nur das Gefühl, ich werde immer aggressiver, weil ich merke das, wenn ich irgendwo im Einkaufszentrum bin. Man guckt mich an, man redet und dann habe ich immer das Gefühl, man meint mich. Es kann auch sein, dass man mich gar nicht meint, aber... In diesen 18 Jahren hast du mal einen Spruch abbekommen von irgendwelchen Leuten, der dir richtig zu schaffen gemacht hat? Ja, klar. Zum Beispiel? Siehst aus wie Donald Duck. Mhm. Ich dachte, du siehst aus wie Dolly Buster. Sowas. Nein. Hätte ja auch sein können, dass das jemand sagt. Ja, das wäre ja noch... Nein. Ja. Nein. Nicole. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Und also ich frage, ich denke, dass die ganze Zeit, wir haben es ja schon ein paar Mal jetzt besprochen, ich kann es irgendwie nicht glauben, dass es mittlerweile, weil die Schönheitschirurgie so fortgeschritten ist und die können irgendwie alles Mögliche schon machen, dass es da nicht doch irgendeinen Trick gibt, das zurückzuoperieren. Nein, es geht nicht. Hast du dich ganz definitiv informiert? Oh, aber hallo. Mhm. Ich war in Italien. Man hat mir die Oberlippe etwas schmaler machen können. Mhm. Aber es geht nicht, weil das Silikon im Gewebe ach so drin ist. Mhm. Es ist ja nicht ein Teil, was man rausziehen kann oder so, sondern es sitzt. Das ist verwachsen mit dem Gewebe. Ah, jetzt verstehe ich. So, das heißt, man müsste wie in Frankreich, da gab es mal so ein Teil, da hat man einem Kind die Lippe abgebissen und da konnte man das nachkonstruieren. Mhm. Das heißt, da hat man Arzt gesagt, man könnte das jetzt rausschneiden und dann eine neue Lippe konstruieren. Ja gut, aber das wirst du ja noch nicht. Na eben, das geht ja nur gar nicht. Nein, das geht gar nicht. Nein, es ist nicht machbar. Das Einzige, wo ich jetzt ein Problem mit habe, ist, wie gehe ich mit den Menschen um, die mich so manchmal so angucken. Ich meine, du hast das ja nur 18 Jahre schon hinter dir. Was bleibt dir anders übrig, als es zu ignorieren? Ach, meine Schwester, die leidet auch richtig drunter. Ja. Wir haben so viel Geld vertelefoniert, weil ich sage immer auch, Mensch, sieht schlimm aus und was? Meinst du nicht und hin und her und ja. Was machst du beruflich? Ja, ich bin Fremdsprachenkorrespondentin. Warum lachst du? Das ist ein ehrenwerter Beruf, also. Ja, klar. Hm. Nicole, ich habe da keine Idee, außer dass du es ertragen musst. Und dass du es nicht zu ernst nehmen darfst, dass du auch aufhören musst, immer hinzugucken und dir zu überlegen, was die jetzt tuscheln die wegen mir. Das ist ja die einzige Möglichkeit offensichtlich, wenn man körperlich nichts verändern kann, dass du dir einfach einen Panzer antrainieren musst. Anders geht's ja gar nicht. Sagt meine Schwester und meine Eltern auch. Ja, ich weiß, das ist wahrscheinlich leicht gesagt, wenn man betroffen ist, dann denkt man, ja, aber wie soll ich das machen? Ja, richtig. Ich bin ja noch nicht hässlich, aber es fällt halt auf. Und ziehen wir mal einen Fachmann hinzu, wie man sowas vielleicht geschickt trainieren kann. Nämlich meinen Psychologen, den Henning. Einverstanden? Ja, perfekt. Sehr gut. Dann legst du bitte auf und der Henning ruft dich gleich an. Oh, klasse. Und ich hoffe, dass wir dir vielleicht ein bisschen weiterhelfen können und super. Wünsche dir alles Gute von Herzen. Herzlichen Dank. Nicole, sehr gerne. Tschüss. Danke, tschüss. Ciao. Tschüss. Hier ist Lisa. Lisa ist 21. Guten Morgen, Lisa. Morgen. Morgen, Lisa. Warum hast du zu unserem Thema angerufen? Weil ich ein kleines Mädchen habe, auf das ich aufpasse, zweimal die Woche. Und sie ist dann immer, so am späten Nachmittag kommt sie dann immer und sie ist ziemlich entstellt. Also sie wurde damals, es ist jetzt 2 Jahre her circa. Wie alt ist das Kind? Das ist jetzt 5. Es war 3, ja. Als es passiert ist. Was ist passiert? Sie war im Garten ihrer Oma, hat da gespielt. Und dann, ich weiß jetzt nicht genau, wem die Hunde gehörten. Mhm. Es kamen 2 Hunde angerannt. Und dann hat die Oma sie reflexartig auf den Arm genommen. Mhm. Und dann sind die Hunde halt hin, haben ihr quasi ins Bein gebissen, haben sie weggeschliffen. Und dann war sie auch schon bewusstlos. Dann kam eine Nachbarin mit einer Mistforke und hat dann halt auf die Hunde so eingeschlagen, dass die halt von ihr ablassen. Mhm. Und dann haben die ihr auch also einen ganz großen Teil vom Bein, also Fleischbrocken richtig rausgerissen. Dann ist sie ins Krankenhaus gekommen, lag dann auch 3 Wochen im Koma. 17 Blutkonserven hat sie gebraucht. Mein Gott. Das finde ich für ein kleines Mädchen schon sehr viel. Ja, furchtbar. Haben die Hunde dem Kind auch ins Gesicht gebissen? Ja, also das Ohr ist ab auf einer Seite. Mhm. Und man sieht das auch, also die hat ein Stück Haut also transplantiert bekommen. Mhm. Das sieht man auch, das ist viel heller. Und dann hat sie das an den Beinen auch und auf dem Rücken. An den Rippen hat sie Narben, an den Armen, im Gesicht halt extrem und der Intimbereich ist auch komplett entstellt. Also das entstellt? Ja, also als ich mit ihr schwimmen war, man kann das halt zwar leicht bedecken, aber die Beine, das sieht man total. Und sie hat auch einen Fuß, der ist jetzt so leicht nach innen, weil die sehen, das ist alles verkürzt. Mhm. Und dadurch läuft sie auch so, also sie wackelt so, wenn sie läuft. Mein Gott. Als ich dann, wie traurig für so ein kleines Kind, wie schrecklich. Wie unfassbar schlimm. Ja, vor allem, ich frage mich, dass, ob sie das irgendwann mal so, also ich muss sagen, sie geht damit eigentlich sehr gut um. Sie ist jetzt nicht da und schämt sich dafür, sondern sie redet darüber und sagt, dann kam ein Hund an und der hat mich ganz doll gebissen und dann habe ich ganz doll geblutet, so das erzählt sie dann schon. Mhm. Ja. Wie lange lag sie damals im Krankenhaus, weißt du das? Also sie lag 1,5 Jahre im Krankenhaus. 1,5 Jahre lag das Kind im Krankenhaus. Genau, weil das halt immer wieder Neues gemacht wurde und da musste ja auch die Haut immer neu. Was waren das für Hunde, weißt du das? Das waren, ich weiß gar nicht genau. Also ich habe sie mir zwar im Internet mal angeguckt, die Hunde, also weil das ja auch im Internet war. Große Hunde? Ja, das waren so zwei, ich würde jetzt bald schon sagen Kampfhunde, also die sahen sehr... Weißt du, was mit diesen Hunden geschehen ist? Nee, ich weiß nur, dass die von der Familie weg sind, weil eigentlich hätten die auch einen Maulkorb tragen müssen und die darf man so gar nicht halten. Da braucht man spezielle, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, wenn man Hunde hält, die man halt nicht halten darf. Ja. Braucht man ja so einen speziellen Schein oder... Ja, irgend sowas, genau, ja. Genau. Weißt du, ob zumindest das Kind über die Familie eine Entschädigung bekommen hat, ein Schmerzensgeld? Ja, Schmerzensgeld, klar, aber das ist ja auch, weil das die Hunde von der Tante waren, also schon familienintern gewesen. Ach so, noch komplizierter. Ja. Ja, und jetzt ist sie in der Pflegefamilie, ne? Und dann hat sie mir auch einmal erzählt, also das war sie noch nicht so lange bei mir. Und dann hat sie mir erzählt, ja, meine Mama, die möchte mich nicht mehr haben. Sie hat gesagt, ich bin hässlich. Und dann wurde sie auch schon so ganz traurig und nötig. Und dann fing sie so leicht an zu weinen. Und dann ist man natürlich auch selber schon so mit den Tränen am Kämpfen mit einem Kind, das so erzählt. Aber das verstehe ich jetzt nicht. Die leiblichen Eltern haben dieses Kind weggegeben? Genau. Warum? Ich weiß nicht, weil sie die Hunde wohl nicht weggegeben haben. Und dann wurde das Kind sowieso vom Jugendamt dann... Weil sie ja, wenn die Hunde bleiben, kann das Kind nicht dort bleiben. Aber die Hunde waren noch nicht die Hunde der Eltern. Ja, aber die haben ja alle in einem Haus gewohnt. Ach so. Und da, von daher war das dann, ja, dann hat aber halt was sind das für Verhältnisse, dass die, das verstehe ich nicht, dass die Hunde da noch bleiben, ist schon ein Unding, die werden sofort eingeschläfert. Ja. Und dass die Mutter oder die Eltern nicht zu ihrem Kind stehen, ist ja unfassbar. In welchem Verhältnis stehst du denn überhaupt zu diesem Kind? Das ist einfach nur von meiner ehemaligen Chefin. Die hat sie jetzt aufgenommen quasi. Ach so, also... Das ist halt wie so ein Pflegekind. Noch nicht adoptiert, aber halt in Pflege. Und das kleine Kind sagt, meine Mama fand mich zu hässlich? Ja, meine Mama findet mich hässlich. Die will mich nicht mehr, hat sie halt gesagt. Hat das Kind dich auch schon mal gefragt? Findest du mich auch hässlich? Nee, das hat sie so nicht gefragt. Das Einzige, was halt so ist, weil sie ja auch gerade erst dann frisch bei der anderen Familie drin mit drin ist, hat sie mir halt auf, manchmal sagt sie Mama, dann guckt sie mich an und dann sagt sie, oh, Entschuldigung. Das ist so das Einzige, was so, aber wenn man sie drauf anspricht, also Kinder sind ja so sehr direkt. Und dann fragen sie halt was und sie antwortet ganz normal. Das ist so, klar, aber man merkt, dass sie mit dem Sprechen nicht so weit ist. Aber was würdest du antworten, wenn sie dich das fragt? Findest du mich hässlich? Ich würde sagen, nein. Klar, also das ist nicht, also es sieht nicht hässlich aus. Es ist halt, man sieht zwar, dass sie dann so eine Narbe hat und dass diese Haut nicht den gleichen Farbe entspricht. Die wird auch nie die Farbe annehmen, der Haut. Und was mit dem Ohr? Hat man ein künstliches Ohr irgendwie gebaut? Genau, man hat irgendwie ein Stück von den Rippen, glaube ich, entnommen und daraus formt man das jetzt noch. Also es ist zwar noch nicht so weit, aber wenn sie dann älter ist, hat sie einen. Ach so, das geht natürlich erst, wenn sie in der Pubertät ist oder noch älter ist. Genau. Ich weiß nicht. Ja, genau, wahrscheinlich ist das so. Ist sie denn so körperlich wieder richtig hergestellt? Also, oder nee, das ist es ja auch. Sie hat ein Bein, was ein bisschen verkürzt ist, dadurch, dass ja die Sehnen auch durchtrennt wurden. Und das, genau. Dann sieht auch die Wade, die ist ganz, ganz dünn. Das hast du gerade gesagt. Ich meinte so von den inneren Organen, meine ich. Funktioniert da alles? Ja, also so im Rumpf ist soweit alles in Ordnung. Also da war jetzt nichts, was halt irgendwie groß kaputt gegangen ist. Man hat halt... beim Essen manchmal hat sie Probleme vom Kauen her, dadurch, dass die Wange ja ganz anders ein bisschen geformt ist. Das ist ja vom Mundwinkel her sind sie ein bisschen versetzt. Und so das Bein ist halt das Einzige, wo die Sehne halt fehlt und die Muskeln. Das ist nicht so. Du passt einfach auf das Kind manchmal auf. Genau, also so kann man sagen. Immer in der Woche, auf jeden Fall immer. Wie ist denn das für dich? Hast du früher auch schon mal so auf Kinder aufgepasst? Ist das so ein Hobby von dir? Ja, ich habe selber 6 Geschwister und von daher kenne ich das. Wie ist das? Ganz ehrlich, ist ja nicht schlimm, wenn du jetzt auch was sagst, was nicht so passend ist. Die erste Zeit, als du sie gesehen hast, konntest du sie ganz unbefangen auch anfassen und streicheln, so als wäre es ein gesundes Kind? Am Anfang war es schwierig für mich, mit ihr so auf Toilette zu gehen, weil auch wirklich sehr intim war. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Also das ist... Ich habe schon gesagt, wenn sie später einen Mann hat, also der muss sie lieben, weil sie ist, wie sie ist, ne? Und nicht, weil sie irgendwie hübsch ist, sage ich jetzt mal in dem Sinne. Also am Anfang war es halt, wenn man sie anguckt, und das mit dem Ohr, das war für mich sehr, sehr ungewohnt, weil da wirklich nur ein Loch ist. Und das war halt sehr ungewohnt. Wenn man so hingeguckt hat und sie die Haare zur Seite hatte, dann war das schon, wo man dann halt auch selber gesagt hat, oh, ja. Und heute denkt man sich immer, was das mitgemacht haben muss. Absolut, ne? Absolut. Das mag man sich gar nicht vorzustellen im Detail. Aber mittlerweile kannst du sie ganz unbefangen streicheln und herzen. Ja, klar. Das geht. Ja. Doch. Lisa, dann hoffen wir, wünschen wir der Kleinen alles Glück der Welt, dass sie ihren Weg finden wird und dass sie immer auf nette Menschen trifft, die sie so tolerieren, wie sie ist. Genau, das wünschen wir. Das habe ich auch. Alles Gute wünsche ich dir und schön, dass du angerufen hast. Danke. Tschüss, Lisa. Ciao. Tschüss. In der Technik heute Nacht Moritz Güldenring. Und morgen sind wir nicht da. Morgen ist nämlich Feiertag hier in Nordrhein-Westfalen. Und wir melden uns wieder in der Nacht von Freitag auf Samstag. Dann auch wieder mit einer freien Themennacht. Schönen Feiertag.